Kulturforum. Heute Mommsens Kopf. Sie hören ein Porträt des Historikers und Literaturnobelpreisträgers Theodor Mommsen zu seinem 100. Todestag von Joachim Dix und Jörg Metelmann. Ich habe in meinem Leben, trotz meiner äußeren Erfolge, nicht das Rechte erreicht. Äußerliche Zufälligkeiten haben mich unter die Historiker und die Philologen versetzt. Obwohl meine Vorbildung und auch wohl meine Begabung für beide Disziplinen nicht ausreichte. Wir stehen jetzt hier vor dem Geburtshaus Mommsens. Theodor Mommsen wurde ja hier als Sohn seines Vaters Jens Mommsen geboren. Sein Vater war hier als Diakonus, wie man das damals nannte, das heißt als zweiter Pastor hier in Garding beschäftigt. Und das schmerzliche Gefühl der Unzulänglichkeit meiner Leistungen, mehr zu scheinen als zu sein, hat mich durch mein Leben nie verlassen und soll in einer Biografie weder verschleiert noch manifestiert werden. Das ist ja das Frappierende, dass der von allen geehrte Wissenschaftler, diese überragende Größe, der Lehrstühle besetzt, der auch nach seinem Rücktritt in der Akademie der Wissenschaften von Berlin nach wie vor die graue Eminenz der akademischen Wissenschaftspolitik ist, dass diese überragende Figur eine Testamentsklausel hinterlässt, in der er davon spricht, er habe in seinem Leben nicht das Rechte erreicht. Es kommt dabei ein zweites hinzu. Politische Stellung und politischen Einfluss habe ich nie gehabt und nie erstrebt. Aber in meinem innersten Wesen, und ich meine mit dem Besten, was in mir ist, bin ich stets ein Animal Politicum gewesen und wünschte, ein Bürger zu sein. Das ist nicht nötig in unserer Nation, bei dem der Einzelne, auch der Beste, über den Dienst im Gliede und den politischen Fetischismus nicht hinauskommt. Dann haben wir hier noch eine Büste von Theodor Mommsen stehen, die hier schon etwas länger steht und die, über die wir kürzlich auch hier in der Stadt Garding sehr froh waren, weil ja die ursprüngliche Büste, die im Stadtpark von Garding schon länger stand, leider gestohlen worden ist im Jahr 2000. Ich wünsche, dass auch nach meinem Tode das deutsche Publikum mit meiner Individualität sich nichts zu schaffen mache. Meine Bücher mag man lesen, solange sie eben dauern. Was ich gewesen bin oder hätte sein sollen, geht die Leute nichts an. Heringsdorf, 2. September 1899, Theodor Mommsen. Was wir heute als Schulbildung bezeichnen, also seine Grundbildung, hat Theodor Mommsen zu Hause erfahren. Sein Lehrer war sein Vater, genauso wie auch die Geschwister vom Vater unterrichtet worden sind. Das ist in der damaligen Zeit gar nicht unüblich gewesen. Friedemann Green, Diakon der Gemeinde Garding. Der Vater war auch ein sehr gebildeter Mann. Und dass das protestantische Pfarrhaus durchaus auch große Gelehrte hervorgebracht hat, das gehört auch mit zu den Besonderheiten dieses Lebensstils, kann man fast sagen. Also das protestantische Pfarrhaus als Keimzelle bürgerlicher Lebenskultur, auch mit einer großen Betonung der Bildungsaspekte, ist schon eine Entwicklung, die auch am Beispiel Mommsens konkret wird. Am 30. November 1817 wird Christian Matthias Theodor als ältester Sohn der Eheleute Jens und Sophie Mommsen in Garding, einem Städtchen in Schleswig, geboren. Die Aussicht auf eine besser bezahlte Diakonstelle lässt die Familie 3 Jahre später ins nahegelegene Oldesloe übersiedeln. Hier verbringt Theodor Mommsen seine Kinder- und Jugendjahre, bis er im Oktober 1834 in die Prima des königlichen Christianeums zu Altona eintritt. Mit seinen herausragenden Leistungen bestätigt er die Ausbildungsbemühungen des Vaters. Der Mommsen-Biograf Stefan Rebenich. Was interessant ist, ist, dass er wohl seinen Kindern zumindest also den älteren Söhnen, die Möglichkeit gelassen hat, der freien Wahl, sich zu entscheiden für oder gegen die Religion der Väter. Hier war der Druck, der Bekenntnisdruck, den wir gerade im pietistischen Milieu andernorts fassen können, offensichtlich nicht so groß, dass die Kinder gezwungen worden sind, theologisch, religiös, konfessionell in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Von der Schule unterfordert, tritt Mommsen dem Altonaer Wissenschaftlichen Verein, einer achtköpfigen Schülergruppe, bei. Man trifft sich einmal in der Woche, um Aufsätze vorzustellen, Reden zu halten, Gedichte und Prosastücke zu deklamieren und zu diskutieren. Außerhalb der Sitzungen übersetzen die Vereinsmitglieder griechische Schriftsteller. Als Mommsen im April 1838 sein Schulabschlusszeugnis erhält, ist es voll bester Empfehlungen. Und doch schreibt der damals 20-Jährige ein Gedicht mit dem schwermütigen Titel »Ich hatte keine Jugend«. Auch ich bin Sohn des 19. Jahrhunderts und litt als Knab und leid als Jüngling dran. Und so gehört sich's, aber doch, mich wundert's, wie ich noch Tag um Tag so leben kann. Ich bin zu klug für meine 20 Jahre, zu früh ist meine Torheit mir entflohen. Ein Narrenspiel, das Leben bis zur Bahre, weiß ich. Ach, drum bin ich des Zeitgeists Sohn. Ein wenig lesen lieb, ein wenig denken, doch lang hab ich mich aus und wund gedacht. Oh, wollte ich mein Leben auch verschenken, ich würde doch nur höhnisch drob verlacht. Schwermut bleibt ein wiederkehrendes Motiv im Leben Theodor Mommsens. Doch mit der Entscheidung, nach Kiel zu ziehen und Jura zu studieren, verwandelt sich die Melancholie für dieses Mal in Aufbruchsstimmung. Mit seinem 2 Jahre jüngeren Bruder Tycho, der eine Laufbahn als Philologe einschlägt, bezieht er eine gemeinsame Unterkunft. Wohl aus finanziellen Gründen kommt der Besuch einer der gefragten Reformuniversitäten, etwa Göttingen, nicht in Frage. Auch die Wahl der Studienfächer hat für Theodor Mommsen vor allem pragmatische Gründe. Als Jurist hofft er auf eine solide Anstellung im Staatsdienst. Stefan Rebenich. Man kann sagen, dass es ein sehr selbstsicherer junger Mann gewesen ist, der genau wusste, was er wollte, der eine sehr scharfe Zunge hatte, der damals schon, was auch den älteren Mann charakterisieren wird, der damals schon nicht davor zurückschreckte, andere zu kränken, für seine Meinung einzutreten, für seine Meinung zu kämpfen und der also durchaus auch bereit war, mit anderen sich zu streiten. Trotz seiner Streitlust gelingt es Mommsen, einen Freundeskreis um sich zu scharen. Zu ihm gehört, neben dem Bruder Tycho, der später berühmte Dichter Theodor Storm. An ihn schreibt Mommsen am 1. Februar 1843: Das Bummeln, lieber Freund, ist bekanntlich ein Hauptteil unseres irdischen Lebens. Und wird es auch wohl des Zukünftigen sein. Wenigstens bin ich jetzt so davon überzeugt, dass die menschliche Natur nur dazu da ist, dass ich mir auch das Leben der Engel als ein verklärtes Bummeln vorstelle. Das klingt nach Müßiggang. Tatsächlich ist Mommsen vom Bummeln weit entfernt. Mit großem Elan geht er seinen literarischen Neigungen nach. Allerdings gibt es über die Ernsthaftigkeit dieser Ambitionen unterschiedliche Ansichten. Stefan Rebenich. Das zeichnete ihn intellektuell aus. Es war aber zugleich auch etwas, was er mit anderen gemeinsam hatte. Ich glaube also nicht, dass man daraus eine besondere literarische Ambition nun ablesen kann. Es war eine allgemeine literarische Ambition, die seine Altersgenossen, seine Studiengenossen hatten. Man schrieb Gedichte und, wie ich meine, im Falle von Mommsen sogar sehr gute. Wenn in Meeresflut versunken, träumend du die Arme regst, spritzen 1000 weiße Funken um die Glieder, wie du schlägst. Also ist es auch dem Dichter. Blickt er in die Welt hinein, müssen Funken, müssen Lichter 1000-fach gewärtig sein. Aber man schrieb genauso Rezension, zum Beispiel zu Theateraufführungen. Man übte sich auch durchaus in der Darstellung einer literarisch anspruchsvollen Rezension von Büchern. All dies gehörte einfach dazu. Der Kieler Literaturwissenschaftler Heinrich Detering sieht dagegen in Mommsens poetischen Versuchen das ernsthafte Bestreben, eine literarische Laufbahn einzuschlagen, ausgehend vom Liederbuch Dreier Freunde, einer Gedichtsammlung, die Mommsen zusammen mit Bruder Tycho und Theodor Storm 1843 veröffentlicht. Mommsen tut in diesem Buch hochbewusst das, was andere Dichter seiner Zeit unbewusst und weniger geschickt einfach so machen. Er führt die Imitation als Imitation vor. Das geht manchmal bis ins Parodistische. Es geht häufig in die Kombination und Kontamination unterschiedlicher Tonfälle. Es geht auch in das Auskosten geradezu von eklatanten Widersprüchen. Widersprüchen, die er aus der Zeit herausnimmt und der Zeit in kondensierter Form zurückgibt. Da ist einerseits ein antiromantischer Affekt, Kritik etwa am ja noch lebenden Eichendorff, in eins mit Gedichten, die selbst ganz romantisch sind. Da ist ein entschieden antipolitischer Affekt gegen die Vormärzdichtung und auf der anderen Seite eine ganze Reihe von entschieden politischen Gedichten. Solche Widersprüche sollte man, glaube ich, keinesfalls abtun als bloß unreife Studentenhaftigkeit, Lehrlingsarbeit, sondern die sind im Gegenteil Ausdruck eines hochentwickelten, selbstkritischen Epochenbewusstseins. Es ist die Epoche nach Goethe, aber auch nach der Blütezeit der Romantik. Karl Immermann hat für sie mit dem Titel seines Romans »Die Epigonen« das Stichwort geliefert. Für den Immermann-Bewunderer Mommsen ist Epigonentum aber keine nur negative Kategorie. Für ihn eröffnet die Epoche die Möglichkeit zur Erneuerung, die Chance für einen Neuanfang, zumal im Feld des Politischen. Es kommt die Zeit, sie kommt gewiss, da klingt das Lied vom Turme. Wer läutet Probe denn, bevor die Glocken gehen zum Sturme? Was kann Mommsen dafür, dass nebenan Theodor Storm wohnt, der achselzuckend neben ihn aufs Podest klettert, sagt Entschuldigung und zeigt, wie man ganz neuartige Gedichte machen kann. Gedichte, die in ihren interessantesten Ausprägungen schon auf den Symbolismus vorausweisen. Die Zeitgenossen kommen zu einem positiven Urteil über das Liederbuch Dreier Freunde und besonders über Mommsens Anteil daran. Der einflussreiche Publizist Ludolf Wienberg schreibt in den Hamburger literarischen und kritischen Blättern: Am meisten Kunstbewusstsein und Goethebildung verrät der auf dem Titel zuerst genannte Dichter Theodor Mommsen. Sein Persönliches hebt sich durch einen ironischen und humoristischen Anflug noch stärker hervor. Er dirigiert das Konzert, spielt Capriccios, streift am meisten an das Geniale, Kecke, Arrogante, verliert sich am sorglosesten in die Märchendämmerung, geniert sich am wenigsten, ob der Leser die kleinen Anspielungen in seinen Gedichten versteht oder nicht. Hier ist das Leibliche von einem alten Mann. Das ewig Weibliche zog den Geist hinan. Das Liederbuch Dreier Freunde bleibt Mommsens einziger Ausflug in die Welt deutscher Poesie. Der einzige zumindest, mit dem er sich an die Öffentlichkeit wagt. Die Gedichte, die er weiterhin schreibt, und zwar bis zu seinem Lebensende, dienen nur noch dem Privatvergnügen. Anderen Interessen gehörte in der damaligen Zeit selbstverständlich die Politik. Man war politisch. Man war auch an der Kieler Universität politisch. Man musste politisch sein angesichts der drängenden Fragen der damaligen Zeit. Wie geht es mit Deutschland weiter? Wie sieht es aus mit der liberalen Bewegung? Wie verhalten sich die Studierenden dazu? All dies waren Dinge, die kontrovers diskutiert worden sind, sowohl innerhalb der Studierenden und ihrer Verbindungen als auch unter den Dozenten. Also die Universität war politisiert. Die Auswirkungen werden sich schon bald in Mommsens Engagement für die Revolution von 1848 zeigen. Zunächst aber muss er noch sein Jurastudium in Kiel abschließen. Die Einsicht in die Grenzen seiner poetischen Begabung führt zur intensiven Beschäftigung mit dem römischen Recht und lässt in ihm den Entschluss reifen, die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Aber es fehlen ihm dazu die erforderlichen Geldmittel, sodass er zunächst eine Tätigkeit als Aushilfslehrer an einem von seinen Tanten betriebenen Mädchenpensionat in Altona beginnt. Da eröffnet sich dem mittellosen Referendar ganz unverhofft eine neue Perspektive, als er ein Reisestipendium des dänischen Königs erhält, das auf 2 Jahre befristet ist. Am 20. September 1844 schifft sich Mommsen in Hamburg ein und gelangt über Paris und Florenz nach Rom. Dort begegnet er auf Schritt und Tritt antiken Originaldokumenten. Wo immer er eine Inschrift findet, an antiken Tempelanlagen, Gemäuern und Häuserfassaden, versucht er sie festzuhalten. In dieser Zeit legt Mommsen das Fundament für das Corpus Inscriptionum Latinarum, die riesige Inschriftensammlung, die Generationen von Altertumswissenschaftlern beschäftigt hat und noch heute beschäftigt. Die Früchte seiner Arbeit kann er schon bald ernten. Die Berliner Akademie trägt ihm im Frühjahr 1847 eine Professur an. Am 16. Mai notiert Mommsen im Tagebuch: Mein Schicksal ist entschieden. Heute Brief von Jahn mit dem Antrag, ein Corpus Inscriptionum Latinarum zu machen und mit der Aussicht auf eine Professur in Preußen. Es konnte mir nicht ganz unerwartet kommen, aber so schnell, so nachdrücklich. Meine goldene Freiheit. Ich habe angenommen, wie konnte ich anders, aber es reißt an meinem Herzen, dass ich Vaterland, wissenschaftliche Bestrebungen, gewohnte und liebe Verhältnisse tauschen soll, um einer Karriere willen. Wenn die Kieler gewollt hätten, wie gern, für ein weniges wäre ich gekommen. In Berlin zerschlagen sich Mommsens Hoffnungen auf eine gesicherte Forscherzukunft bald wieder. Trotz einflussreicher Fürsprecher, unter ihnen der Jurist Friedrich Karl von Savigny, gibt es für das Projekt der Inschriftensammlung keine ausreichende finanzielle Ausstattung. So findet sich Mommsen ein weiteres Mal als Hilfslehrer im Mädchenpensionat seiner Altonaer Tanten wieder. Unterdessen wachsen die Spannungen zwischen Dänemark und den Provinzen Schleswig und Holstein. Schon seit geraumer Zeit versuchte der dänische König Christian VIII. Gegen den Willen der deutschen Mehrheitsbevölkerung Schleswig als dänisches Herzogtum zu annektieren. Als im Frühjahr 1848 der revolutionäre Wind aus Paris auch nach Deutschland und ganz Europa herüberweht, ertönen auch in Schleswig-Holstein die Rufe nach Presse- und Versammlungsfreiheit. In diesem Klima entschließt sich Mommsen, als politischer Kommentator bei der schleswig-holsteinischen Zeitung in Rendsburg zu arbeiten. Ich denke sehr groß von dem Journalisten, wenn er auf politischer Leidenschaft beruht. An Leidenschaft mangelt es Mommsen nicht. In seinen Artikeln geht es aber nicht nur um die Unabhängigkeit Schleswig-Holsteins von Dänemark, sondern um die Frage der deutschen Einheit in Freiheit, um eine deutsche Verfassung, vielleicht auch eine deutsche Republik, so wie sie in Frankfurt vom Parlament der Paulskirche debattiert wird. Wir Wähler sind berechtigt, von jedem Kandidaten ohne Ausnahme folgende Erklärung zu fordern, dass er dazu mitwirken werde, den bisherigen Bundesstaaten alle diplomatische und militärische Wirksamkeit zu entziehen und diese auf die Zentralgewalt in Deutschland zu übertragen. Dass er in jeder Beziehung sich dem Ausspruch der Majorität unterwerfe, mag diese nun für Monarchie oder für Republik entscheiden. Jeder Monarchist, der in die Versammlung tritt, muss bereit sein, sich zur Republik zu bequemen, wenn die Majorität dafür sein sollte. Und umgekehrt. Keine Isolierung, keine Reaktion, keine Anarchie. Innerhalb dieser Grenzen müssen sich alle Kandidaten zum Nationalparlament halten. In der Paulskirche verfolgt Mommsen die Versuche der Frankfurter Nationalversammlung, eine Verfassung für Deutschland auszuarbeiten. Aber er kritisiert die Zusammensetzung dieses Parlamentes und schreibt in einem Artikel vom 1. Oktober 1848: Kein billiger Richter wird behaupten, dass es der Versammlung an Talenten und gutem Willen fehle. Eher wäre die Klage begründet, dass die Versammlung einen gewissen doktrinären, dem Leben und der Praxis entfremdeten Charakter hat. Dass für die 20 bis 30 Bauern, die in unserer Ständeversammlung saßen, etwa ebenso viele Pastoren und Schullehrer eingetreten sind, haben wir immer bedauert. Dass man den Leuten eingeredet hat, nur die könnten eine Konstitution machen, die etwas Latein gelernt haben, hat keine guten Folgen. Hätten die Bauern selber an dem Staatsgrundgesetz mitgearbeitet, so hätte man es dadurch dem Volke mehr ans Herz gelegt als durch 20 Proklamationen. Seinen Redakteursposten in Rendsburg hat Mommsen inzwischen aufgegeben. Im September 1948 hat ihn nämlich der lang ersehnte Ruf auf den Lehrstuhl einer deutschen Hochschule, es ist die Universität Leipzig, erreicht. Aber die politische Bewegung in Deutschland, die nationalen Hoffnungen und die liberalen Erwartungen lassen Mommsen auch in Leipzig nicht los. Unvermindert hell leuchtet vor ihm die Flamme der Freiheit. Der Historiker Wolfgang Mommsen erinnert sich mit Genugtuung an die politische Haltung seines Urgroßvaters Theodor Mommsen. Im Übrigen war Theodor Mommsen natürlich in wesentlich höherem Maße in jungen Jahren in Politik aktiv verwickelt als jeder von uns. Als ziemlich aktiver Teilnehmer der Revolution von 1848-49 und zeitweilig wurde er ja bekanntermaßen als Professor entlassen wegen seiner politischen Auffassung, was mich in gewisser Weise immer mit etwas Stolz erfüllt. Finde ich eigentlich richtig sehr gut. Mommsen verlässt Deutschland und geht nach Zürich. In der Abgeschiedenheit des Exils, vorerst ohne Hoffnung auf politische Veränderung in Deutschland, macht er sich an die Erfüllung eines Vertrags, den er noch in Leipzig mit den Verlegern Karl Reimer und Salomon Hirzel abgeschlossen hat. Und so entsteht zwischen wissenschaftlichen Vorträgen, Thema Helvetien zur Zeit der Römer, Wanderungen in die Schweizer Berge und Treffen mit exilierten deutschen Intellektuellen im Café Littéraire, eine populärwissenschaftliche Darstellung der römischen Geschichte. Der Althistoriker Armin Jähne. Das war schon klar, dass er sich vom Fach her mit Rom beschäftigt. Aber der Zufall, meine ich, der Zufall ist Leipzig. Der Zufall ist Leipzig, der Zufall ist der Vortrag, der Zufall sind die beiden Verleger. Wäre das vielleicht nicht gewesen, dann hätte Mommsen eine solche römische Geschichte nicht geschrieben. Eine solche römische Geschichte auch in dieser Art und Weise, wie er sie verfasst hat. Theodor Mommsen war ein im eminenten Sinne politischer Historiker. Und manche seiner Interpretationen, also insbesondere die des Charismatikers Cäsar, atmen natürlich zeitgenössische Vorstellungen. Und seine große Wirkung auf das breitere Publikum beruhte ja darauf, dass er seine römische Geschichte mit sehr konkreten Anspielungen an die politischen Verhältnisse der Gegenwart gespickt hat und demgemäß sehr stark politisiert hat. Die Art und Weise, wie Mommsen seine römische Geschichte geschrieben hat, die ja, wenn man so will, eine Art Volksbuch geworden ist in Deutschland, eben weil sie verständlich geschrieben worden ist und weil sie in einer Sprache abgefasst war, die zum Lesen verleitete. Es ist kein trockenes Geschichtsbuch, diese römische Geschichte, sondern eine sehr lebendig geschilderte Darstellung der Geschichte der Römischen Republik. Und das hat offensichtlich den Leuten, die sie lesen wollten, gefallen. Mommsen schildert in seinem Buch die politische Geschichte Roms von den Anfängen bis zum Sieg Cäsars über Pompeius und dessen Anhänger. Der Darstellung liegt ein in sich konsequentes, fast könnte man sagen, in sich vernünftiges Entwicklungskonzept zugrunde. Mehrere hundert Jahre römischer Geschichte laufen wie ein Zeitpfeil auf ein bestimmtes Ziel zu, werden gleichsam zur Vorgeschichte des Aufstiegs von Gaius Julius Cäsar. In der Betonung der welthistorischen Rolle des großen Individuums bewegt sich Mommsen im Rahmen des zeitgenössischen Geschichtsdenkens, einer maßgeblich von Hegel geprägten Geschichtsphilosophie. Auch die Methode, geschichtliche Quellen auf ihren immanenten Sinn zu befragen, folgt den damals vorherrschenden Prinzipien des Historismus. Anders aber als Leopold von Ranke, der Großmeister deutscher Historiographie im 19. Jahrhundert, der das geschichtliche Material nach seinem ideellen Gehalt durchforscht, konfrontiert Mommsen die Vergangenheit mit der aktuellen Gegenwart und projiziert auf die geschichtlichen Gegenstände die eigenen nationalliberalen Aspirationen. So erbaut er aus dem Einheitsstreben der Deutschen das Erzählgerüst, auf dem er die Geschichte Roms ablaufen lässt. Damit steht er dem anderen großen Repräsentanten des Historismus, Johann Gustav Droysen, nahe. Auch Droysen verstand Geschichte als politische Wissenschaft, doch bediente er sich eines wesentlich poetischeren Stils als Mommsen und griff, anders als dieser, auch auf Mythen und Sagen als musterhistorische Erzählung zurück. Der Literaturwissenschaftler Daniel Fulda. ist nicht mehr die, ja doch auch von der Romantik beeinflusste Sprache, wie wir sie bei Droysen haben, sondern Mommsen hat das Schreiben ja als Journalist gelernt. Bei der Schleswig-Holsteinischen Zeitung, auch wieder in der 48er-Revolution. Und dieser Journalismus, den müsste man einer anderen Epoche der deutschen Literatur zuordnen, dem jungen Deutschland nämlich. Also das junge Deutschland bricht ganz ostentativ mit den stilistischen Gepflogenheiten und vor allen Dingen auch mit der Harmonisierung, wie die Klassik und die Romantik das verkörpern. Und man möchte einen zeitgemäßen Stil schreiben. Unter den Demokratenchefs, die seit Cäsars Konsulat sozusagen offiziell als die gemeinschaftlichen Beherrscher des Gemeinwesens, als die regierenden drei Männer anerkannt waren, nahm der öffentlichen Meinung zufolge durchaus die erste Stelle Pompeius. Er war es, der den Optimaten, der Privatdiktator, hieß. Vor ihm tat Cicero seinen vergeblichen Fußfall. Ihm galten die schärfsten Sarkasmen in den Mauerplakaten des Bibulus, die giftigsten Pfeile in den Salonreden der Opposition. Wenn man sich so oft gefragt hat, warum schreibt denn Mommsen Unteroffizier, wenn er den Centurio meint? Also warum gebraucht er moderne Begriffe, um die römische Welt zu kennzeichnen? Das ist natürlich eine rhetorische Operation, aber das ist eine rhetorische Operation, die sich ganz klar auf diese jungdeutsche Journalistik zurückführen lässt. Das ist deren Anliegen, die eigene Zeit zur Geltung zu bringen, und zwar auch in der Beschäftigung mit der Vergangenheit. Von früher Jugend an war denn auch Cäsar ein Staatsmann im tiefsten Sinne des Wortes. Und sein Ziel, das Höchste, das dem Menschen gestattet ist, sich zu stecken, die politische, militärische, geistige und sittliche Wiedergeburt der eigenen und der noch tiefer gesunkenen, mit der seinigen, innig verschwisterten hellenischen Nation. Die harte Schule 30-jähriger Erfahrungen änderte seine Ansichten über die Mittel, wie dies Ziel zu erreichen sei. Das Ziel blieb ihm dasselbe in den Zeiten hoffnungsloser Erniedrigung wie unbegrenzter Machtvollkommenheit. Wenn man die ersten drei Bände liest, dann wird vollkommen deutlich, dass die römische Geschichte, genauer gesagt die Geschichte der römischen Republik, in dieser Gestalt des demokratischen Volkskönigs Julius Caesar kulminiert. Es gibt eigentlich keine Fortsetzung. Die freiheitliche Ordnung wird nach der Ermordung Caesars, die Mommsen bezeichnenderweise auch nicht darstellt, die freiheitliche Ordnung wird ja aufgelöst, wird ja zerstört. Es kommt ja dann der Prinzipat, also eine neue Herrschaftsform in Rom, die letzten Endes zwar dargestellt werden kann, aber zu diesem Konzept einer freiheitlichen Respublika überhaupt nicht passt. Denn diese freiheitliche Ordnung, die die Nation eint und die ihren Kulminationspunkt in Julius Caesar findet, ja, damit endet sozusagen diese römische Geschichte. Es ist dieser Fixpunkt, der hegelianische Fixpunkt, auf dem nun die Weltgeschichte sozusagen zuläuft. Es kann nicht weitergehen. Der schlüssige Aufbau von Mommsens römischer Geschichte fasziniert und überzeugt die Leser bis heute. Das zeitgenössische Publikum Mommsens bescherte dem dreibändigen Werk, das 1856 erschien, zahlreiche Neuauflagen, 9 allein bis zu Mommsens Tod im Jahre 1903. Die Leser scheinen das Anliegen des Autors verstanden zu haben, obwohl seine Charakterisierung einzelner Gestalten, voran Ciceros, tendenziöse Verzeichnungen sind, entsprungen den nationalliberalen Absichten Mommsens. Es konnte nicht ausbleiben, dass man ihm Geschichtsklitterung und schlechtesten Zeitungsstil vorwarf. Die 48er Revolution als bürgerliche Revolution ist ja zum guten Teil auch eine Revolution der Intellektuellen gewesen. Und diese Intellektuellen haben sich nachher dem Vorwurf ausgesetzt gesehen, dass sie nur Phrasen dreschen könnten und dass sie nur Entwürfe machen könnten und sie können aber keine praktische Politik gestalten. Und dann möchte man, ja, man möchte eigentlich das Gegenteil beweisen. Man kann es nicht in der praktischen Politik, aber man kann es dadurch beweisen, dass man zum Beispiel nicht mehr für Literatur schwärmt, sondern für Geschichte. Der Weg Deutschlands zur Nation, das heißt zu seiner nationalstaatlichen Einheit, von Bismarck mit Feuer und Schwert vorangetrieben, findet anfangs Mommsens ausdrückliche Unterstützung. Nach dem Krieg von 1864, den Preußen und Österreich auf der einen Seite, Dänemark auf der anderen, um Schleswig-Holstein führen, spricht Mommsen, obwohl selber Schleswig-Holsteiner, den beiden Fürstentümern das Selbstbestimmungsrecht ab. Als die Spannungen zwischen den Siegern 1866 zum preußisch-österreichischen Krieg führen, plädiert Mommsen nach dem Sieg Preußens für die Eingliederung der Nordstaaten in das Hohenzollernreich. Der Bürgermeister der Stadt Garding, Bernd Laue. Er hat das aber nicht gewollt, ursprünglich, dass es preußisch werden sollte. Und das wurde erst ja 1866 nach der Schlacht bei Königsgrätz, als die großdeutsche Frage gelöst wurde zugunsten Preußens. Und da hat er merkwürdigerweise, und jetzt kommt das, das haben die Schleswig-Holsteiner dem Mommsen ja immer krumm genommen, da wurde aus einem Paulus ein Saulus und da hat er gesagt, das ist in Ordnung. Aber er hat die gesamtwirtschaftliche Situation gesehen und da war ein Großreich besser als das kleine Schleswig-Holstein in seinen Augen, das wahrscheinlich in der großen Welt dann hätte nicht bestehen können, wirtschaftlich. Am 18. Juli 1966, nach dem Sieg der preußischen Truppen unter General Moltke, schreibt Theodor Mommsen an seinen Bruder Tycho: Es ist ein wunderbares Gefühl, dabei zu sein, wenn die Weltgeschichte um die Ecke biegt. Dass Deutschland eine Zukunft hat und dass diese Zukunft von Preußen bestimmt wird, das ist nicht mehr eine Hoffnung, sondern eine Tatsache. Und eine gewaltige, für alle Zeiten. Noch als Abgeordneter im Preußischen Landtag, wo Mommsen 1873 bis 1879 der Fraktion der Nationalliberalen angehört, votiert er für Kulturkampf und Sozialistengesetz. Sein Bruch mit Bismarck folgt erst auf die Geschehnisse der sogenannten Zweiten Reichsgründung nach 1879, als der sogenannte Eiserne Kanzler sich wieder stärker auf die konservativen Kräfte stützt und die Liberalen mit seiner Schutzzollpolitik brüskiert. Es ist ein elendes Schicksal, in diesem sich regenerierenden Junker- und Pfaffenstaat als Ornamentstück figurieren zu müssen. Der Kern seiner Botschaft ist eine freiheitlich-bürgerliche Ordnung unter Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien. Dafür hat er sehr intensiv gekämpft, sich sogar einen Beleidigungsprozess von Seiten Bismarcks eingehandelt und war dann eben seit den 70er Jahren dann nicht mehr aktiv im politischen Prozess, während er vorher ja natürlich engagiert gewesen war in der Deutschen Fortschrittspartei und in der Phase des preußisch-deutschen Verfassungskonflikts war er tief engagiert, späterhin nicht mehr. Er spielt eine gewisse Rolle insoweit, als er die Annexion von Schleswig und Holstein befürwortet hat, was ich immer als einen gewissen Bruch in seiner ansonsten geradlinigen politischen Philosophie gesehen habe. Obwohl sich bei Mommsen immer stärker eine pessimistische Weltsicht bemerkbar macht, engagiert er sich weiterhin in der politischen Auseinandersetzung und zieht 1881 für die Linksliberalen in den Reichstag ein. Dort bekämpft er vehement Bismarcks Ministerabsolutismus und bezichtigt den Reichskanzler einer Politik des Schwindels. Daraufhin zeigt der Fürst der Diplomatie den Fürsten der Wissenschaft an. Der Beleidigungsprozess von 1882 geht für Mommsen glimpflich aus, da dieser mit Glück und Geschick behaupten kann, der fragliche Passus habe sich gar nicht auf Bismarck bezogen. Dem Richter erklärt Mommsen, er habe mit seiner Kritik keinen angreifen wollen oder alle, nicht aber den Kanzler persönlich. Dieses gerichtliche Duell macht Mommsen endgültig zu einer Figur der Öffentlichkeit. Ohnehin besucht er regelmäßig die führenden Salons von Berlin, etwa den Salon der Frau von Schleinitz, wo sich die Bismarck-Gegner treffen, oder den von Anna Helmholtz, wo auch der Physiker Max Planck verkehrt. Er gilt als Verkörperung protestantischer Arbeitsethik, lange bevor es den Begriff gibt. Anders wäre ein Arbeitspensum mit mehreren tausend publizierten Seiten auch nicht zu leisten gewesen. Dabei ist der Meister der flinken Feder nicht frei von der Gefahr, sich zu verzetteln. Das Tragische an seinem weiteren Lebensweg ist, dass der Autor dieser großartigen römischen Geschichte sich als Wissenschaftler in der zweiten Hälfte seines Lebens in Kleinarbeit verlieren wird. Und zwar, nun kommt die protestantische Sozialisation wieder durch, als Pflichterfüllung. 1861 wird Mommsen nach Berlin auf eine neu eingerichtete Professur für römische Geschichte berufen. Die meiste Zeit verbringt er mit der Edition antiker Quellen in regelrechter Kernerarbeit. Ab 1863 erscheint das Corpus Inscriptionum Latinarum, die monumentale Sammlung der Inschriften des Römischen Reiches, in die von der Berliner Akademie der Wissenschaften erhebliche Forschungsmittel investiert werden. Bis zu Mommsens Tod werden über 130.000 Inschriften in 15 Bänden veröffentlicht. Zwischen 1868 und 1870 publiziert Mommsen zusammen mit Paul Krüger eine zweibändige Ausgabe von Texten zum römischen Recht, beruhend auf der Sammlung des oströmischen Kaisers Justinian, die sogenannten Digesten. In der Folgezeit kommen noch viele Sammlungen hinzu, von vorjustinianischen kaiserlichen Konstitutionen über eine Geschichte der Goten bis hin zu den Kodizes diverser Kirchengelehrter. Diese Editionen Mommsens erfordern die Unterstützung durch einen Stab von Mitarbeitern und die höchstmögliche Konzentration der eigenen Energien. Dazu gehört eben auch, dass nun die großartigen Projekte, die Fortsetzung der römischen Geschichte, mehr und mehr in den Hintergrund treten müssen, notwendigerweise. Er wird andere Synthesen noch vorlegen, wie etwa seine große Darstellung zum römischen Staatsrecht und dann später im hohen Alter noch die Darstellung zum römischen Strafrecht. Aber dies sind sozusagen ja, Highlights eines großen Wissenschaftlerlebens. Bei aller Besessenheit seiner wissenschaftlichen Arbeit zieht Mommsen sich nicht in den Elfenbeinturm zurück. Das verhindert bereits die von ihm betriebene Ausweitung der Forschung zu internationalen Großprojekten. Auch gesellschaftliche Fragen, die sein liberales Selbstverständnis betreffen, verliert Mommsen nicht aus dem Blick. Und seine Bereitschaft, sich einzumischen, kommt nicht zum Erliegen. So streitet Mommsen gegen die antisemitische Agitation seines berühmten Professorenkollegen Heinrich von Treitschke. Dieser hatte 1879 den Antisemitismus als natürliche Reaktion des germanischen Volksgefühls gegen ein fremdes Element verteidigt. Auf Treitschkes berühmt-berüchtigtes Diktum »Die Juden sind unser Unglück« antwortet Mommsen mit dem Aufsatz »Auch ein Wort über unser Judentum«. Darin weist er das Evangelium der Intoleranz, wie er es nennt, scharf zurück. Für Mommsen gehört der wachsende Antisemitismus des jungen Kaiserreichs in den Zusammenhang mit Bismarcks nationalistischer Wende, die das Reich nicht auf Recht und Liberalität, sondern auf Vorurteil und staatliche Machtentfaltung bauen will. Es ist so, dass Treitschke einen neuen Trend antisemitischen Denkens zwar nicht selber aufgreift, aber thematisiert. Während der Mommsen in der Tradition des aufgeklärten Liberalismus ist, der grundsätzlich die Emanzipation der Juden innerhalb der deutschen Kultur bejaht. Und ich würde nicht sagen, dass er die neue Position eintritt, sondern er hält eine Linie, während Treitschke auf den Zug einer ja, damals noch schwachen antisemitischen Strömung aufspringt. Mommsen zieht aus Treitschkes Auslassungen die persönliche Konsequenz, mit dem Kollegen und ehemaligen Parteifreund zu brechen. Er widersteht den antisemitischen Anfeindungen, die ihn als Mommsohn diffamieren, und interveniert auch in späteren Jahren immer wieder im Sinne eines aufgeklärt säkularen Miteinander. Dabei überwiegt gerade in den späteren Jahren eine skeptische Einschätzung der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. 1894 heißt es in einem Brief: Ich bin in der Judenfrage der Ansicht, dass die Kalamität des Antisemitismus ein organischer Schaden unserer Nation ist, der nicht eigentlich geheilt, sondern nur verwachsen werden kann durch die steigende Humanisierung der Deutschen. Durch seine politischen Interventionen bleibt Mommsen auch in den beiden letzten Jahrzehnten seines Lebens eine öffentliche Person. Zugleich ist er sich der Tatsache bewusst, dem Publikum noch etwas schuldig zu sein. Seiner römischen Geschichte fehlt die Fortsetzung, der in Aussicht gestellte vierte Band, der die Kaiserzeit behandeln soll. Statt seiner erscheint 1885 der fünfte Band über die Provinzen des Imperiums. Der vierte Band, der nie geschrieben wird, bleibt ein wissenschaftliches und sogar öffentliches Thema über Mommsens Tod hinaus. Joachim Fest. Ich weiß noch, erinnere mich an Gespräche auch bei uns zu Hause, wo man darüber rätselte, warum Mommsen den vierten Band nicht geschrieben hat, der ja inzwischen mindestens in einer Rekonstruktion so halbwegs wieder vorhanden ist. Aber das war eine beliebte Frage damals, mit der man sich beschäftigt hat, auch bei uns zu Hause. Wenn mein Vater irgendwelche Freunde bei sich hatte, tauchte schon mal die Frage auf, warum hat Mommsen eigentlich den vierten Band nicht geschrieben? Dass wir heute trotzdem wissen, was Theodor Mommsen über die Kaiserzeit gedacht hat, verdanken wir einem spektakulären Antiquariatsfund. 1980 besucht Alexander Demand, Professor für Alte Geschichte in Berlin, auf einer Vortragsreise das Antiquariat Kistner in Nürnberg. Routinemäßig blättert er die Karteikarten durch. Unter dem Buchstaben M stößt er auch auf Ausgaben der Werke von Theodor Mommsen. In jedem Antiquariat gibt es Bücher von Mommsen, das ist überhaupt kein Problem. Aber da war ein Titel von Mommsen, römische Kaisergeschichte. Und nun weiß jeder, der sich mit Mommsen beschäftigt hat, dass Mommsen die Kaisergeschichte nicht geschrieben hat. Das vierte Buch seiner römischen Geschichte, von fünf insgesamt, ist ja nie erschienen. Und es gab große Probleme und immer wieder haben die Leute sich die Frage gestellt, warum hat der Mommsen dieses Buch nicht geschrieben? Es gibt ja eine große Literatur darüber. Und noch bei der Verleihung des Nobelpreises wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, ach Mommsen, wann schreiben Sie endlich den vierten Band, die Kaisergeschichte? Und jetzt wurde dem Antiquariat angeboten. Er sagte zu dieser Dame, also hören Sie mal, bei der Titelaufnahme ist ja ein Versehen passiert. Das Buch, was Sie hier anbieten, das gibt es nicht. Daraufhin hat die Frau mich mit großen Augen angeguckt und hat erklärt, mein Herr, unsere Titelaufnahme ist in Ordnung. Ich sagte, na gut, dann zeigen Sie mir das doch mal, das Buch. Daraufhin ging sie in den Fahrstuhl, verschwand für einige Minuten, kam dann wieder und hielt mir triumphierend einen großen Band entgegen, ledergebunden, Theodor Mommsen, römische Kaisergeschichte. Ich sagte, mich rührt der Schlag. Ich machte es auf und siehe, es war kein Buch, es war eine Handschrift. Es waren genauer gesagt Mitschriften von Vorlesungen Theodor Mommsens, angefertigt von Paul Hensel und seinem Vater Sebastian Hensel. Sie gehen auf die Jahre 1882 bis 86 zurück, als Mommsen an der Friedrich-Wilhelms-Universität über römische Kaiserzeit las. Paul Hensel war als Student der Geschichte eingeschrieben, sein Vater Sebastian, Direktor der Deutschen Baugesellschaft, suchte im Hörsaal Entspannung. Er schrieb darüber: Es traf sich im Wintersemester 1882-83 so glücklich, dass Mommsen die Kaisergeschichte und zwar morgens von 8 bis 9 las, so dass ich sie vor Beginn meiner Bürostunden hören konnte. Der Genuss dieser Stunden war ein unvergleichlicher. Ich hatte meinen Platz ganz vorn am Katheder, so dass ich vortrefflich hören, vor allen Dingen auch ihn und sein ausdrucksvolles Gesicht genau sehen konnte. Wenn er dann da oben stand und über einen großen Kaisersünder Gericht hielt, dann war der Eindruck manchmal ein dämonischer und ganz überwältigender. Sebastian Hensel, der wie sein Sohn auch persönlichen Kontakt zu Mommsen pflegte, hat die Mitschriften Pauls ausgearbeitet und teilweise illustriert. An einzelnen Stellen sind die Hefte mit vergnüglich ironischen Bildern versehen, die zum Beispiel Mommsen als Sphinx zeigen, vor deren Statue sein Schüler Sebastian kniet. Wobei natürlich zu sagen ist, dass unser Fund den vierten Band natürlich nicht wirklich darstellt. Ich habe auch vermieden, in meiner Publikation im Beck Verlag dies zu tun. Was aber andere Leute nicht davon abgehalten hat, zum Beispiel die russische Ausgabe, die in diesem Jahr erschienen ist, auf dem Rückentitel Römische Geschichte in Klammern Römisch 4 anzugeben. Es ist ein Lückenbüßer, muss man sagen. Und Mommsen hat aus Gründen, die man nachvollziehen kann, auf die Publikation verzichtet. Der Hauptgrund ist einfach der, dass Mommsen im Alter andere Interessen hatte und auch pingelig geworden ist. Mommsens eigene Vorlesungsmanuskripte sind verloren. Möglicherweise wurden sie bei einem großen Brand in seiner Privatwohnung 1880 zerstört. Um diesen Brand ranken sich Gerüchte. Vielleicht war Mommsens Angewohnheit, bei offener Flamme zu lesen, der Auslöser. Das satirische Berliner Blatt Kladderadatsch unterstellte Mommsen sogar Brandstiftung und Versicherungsbetrug. Auf jeden Fall verbrannten mehrere kostbare Handschriften antiker Autoren in den Flammen, Werke, die Mommsen zum Teil aus Bibliotheken entliehen hatte. Viele Bibliotheken sperrten daraufhin Handschriften grundsätzlich für die externe Ausleihe. Der ominöse Brand und seine Bedeutung für den vierten Band der römischen Geschichte hat später die Fantasie des Schriftstellers Heiner Müller entzündet. Im Dezember 1992 schrieb er das Gedicht Mommsens Block. Ein Wohnungsbrand im Haus Mommsen, verursacht nicht durch christlichen Eifer gegen Bibliotheken, wie vor 2000 Jahren in Alexandria, sondern durch eine Gasexplosion Machstraße 8, ließ die schreckliche Hoffnung aufkommen, der große Gelehrte habe den vierten Band, den lang erwarteten über die Kaiserzeit, doch geschrieben. Und der Text sei verbrannt mit dem Übrigen, der Bibliothek zum Beispiel, 40.000 Bände plus Handschriften. Müller nimmt das Erscheinen der Vorlesungsmitschriften und die Wiederaufstellung des Mommsen-Denkmals im Ehrenhof der Humboldt-Universität Anfang der 90er Jahre zum Anlass, das eigene Schreiben zu reflektieren. Er leidet, Dichter des Ostblocks, eines gerade untergegangenen Imperiums, unter einer Schreibblockade, darin Mommsen vergleichbar, der den vierten Band über das römische Großreich nicht geschrieben hat. Müllers langes Gedicht fragt den Genossen Professor nach der Möglichkeit, überhaupt von einem Weltreich zu erzählen, da es sich in Wahrheit, das wusste schon Mommsen, allein in seinen Strukturen, seinen Institutionen und Vorschriften darstellen lasse. So hatte er ja das römische Staats- und Strafrecht in dickleibigen Bänden untersuchen und festhalten können. Anders als in dieser Form war die Kaiserzeit nicht zu fassen. Eine lebendig erzählte Geschichte wie die römische aus dem Geist der Republik war nicht mehr möglich. Roms Weltherrschaft verkam in Intrigen und Hofklatsch. Hier laute, wer wollte das aufschreiben mit Leidenschaft? Hass lohnt nicht, Verachtung läuft leer. Verstand ich zum ersten Mal Ihre Schreibhemmung, Genosse Professor, vor der römischen Kaiserzeit, der bekanntlich Glücklichen unter Nero. Wissend, der ungeschriebene Text ist eine Wunde, aus der das Blut geht, das kein Nachruhm stillt. Als dem 85-jährigen Mommsen 1902 der Nobelpreis für Literatur zugesprochen wird, ausdrücklich für seine fragmentgebliebene römische Geschichte, kommt dies überraschend. Schließlich liegt das Erscheinen des Werkes fast 50 Jahre zurück und es gibt genügend andere gewichtige Anwärter auf den Preis. Emile Zola, August Strindberg, Gerhard Hauptmann, vor allem Leo Tolstoi. Dieser erklärt allerdings, am Nobelpreis liege ihm nichts, zumal die schwedische Akademie zuvor seine Kirchenkritik gerügt hat. So findet der Vorschlag von 18 Mitgliedern der Berliner Akademie der Wissenschaften Beachtung, die ihren Kollegen Mommsen ins Feld schicken. Unterzeichnet ist dieser Vorschlag unter anderem von Adolf von Harnack, Wilhelm Dilthey und den klassischen Philologen Hermann Diels und Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf. Dass letzterer damit seinen eigenen Schwiegervater vorschlägt, Wilamowitz hatte 1878 Mommsens älteste Tochter Marie geheiratet, beeinträchtigt den Wert seiner Stimme offenbar nicht. Die römische Geschichte ist mit Sicherheit nicht das größte Werk Theodor Mommsens, sondern nur jenes, das am stärksten gewirkt hat. Und das hängt natürlich zusammen mit der Tatsache, dass damals geschichtliches Wissen und geschichtliche Bildung nun wirklich noch zum Kanon von Bildung überhaupt gehört hat und dann auch speziell Geschichte des Altertums heute, ist das nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehbar. Es gibt natürlich dann auch eine relativ komplizierte Geschichte der Auswahl Theodor Mommsen. Er war nicht erste Wahl. Sie wollten erst jemand anders nehmen und dann kamen sie auf Theodor Mommsen. Nun gut, Theodor Mommsen hat das sehr geholfen, weil er mit seinen 16 Kindern nicht immer in der besten materiellen Lage gewesen ist. Die Stockholmer Akademie ehrte in Mommsen den stilistisch versierten Historiker. Sie legte damit den Begriff Literatur sehr weit aus. Eine Entscheidung, die mit Blick auf die deutsche Situation am Ende des 19. Jahrhunderts nicht ohne Berechtigung war. Joachim Fest. Die ganze deutsche Literatur der Mitte des 19. Jahrhunderts, also nach dem Tod Heines, ist eigentlich Geschichtswissenschaft. Wenn Sie sich ansehen, die Namen, die zwischen Heine und Fontane in der deutschen Öffentlichkeit gefeiert waren. Das sind also Geibel und Spielhagen und Wildenbruch und Heise und wie sie alle heißen. Und daneben stehen oder dagegen stehen dann doch Namen wie Niebuhr kann man nennen, aber Droysen, Mommsen, Ranke, Burckhardt, das ist ein ganz anderes Gewicht. Also die deutsche Literatur der Mitte des 19. Jahrhunderts ist Geschichtsliteratur, Geschichtswissenschaft nennt sie sich, aber sie ist eigentlich Geschichtsliteratur. Die Leistungen Theodor Mommsens als Jurist, Historiker, Philologe und Wissenschaftsorganisator sind von einer Vielfalt und Reichweite, die man sich in der akademischen Welt von heute kaum noch vorstellen kann. Überhaupt hat seine Biografie etwas Märchenhaftes und historisch Entlegenes. Der Aufstieg vom kleinen Hauslehrer zum Wissenschaftsmandarin, vom Poeten im Bruderbunde zum Literaturnobelpreisträger, vom armen Pfarrerssohn zum Haupt eines weit verzweigten Familienclans, all das gehört ins 19. Jahrhundert. Bei einem so reichen Lebensertrag erwartet man ein zufriedenes oder sogar hochgestimmtes Resümee. Mommsens Bilanz dagegen fällt nüchtern, ja resignativ aus. Ich habe in meinem Leben, trotz meiner äußeren Erfolge, nicht das Rechte erreicht. Über die merkwürdige Formulierung ist viel spekuliert worden, fast ebenso viel wie über die unvollendete römische Geschichte. Dem Betrachter von heute mag das müßig erscheinen. Für ihn ist Mommsen eine große, ja singuläre Erscheinung in der Geschichte der Wissenschaft und vor allem in der Wissenschaft von der Geschichte. Idealbild einer vergangenen Epoche. Mommsen ist gewissermaßen der Prototyp des Gelehrten in seiner Zeit gewesen, gar keine Frage. Da kommen einfach die Faktoren zusammen. Zunächst mal sein sehr eindrucksvolles Äußere. Der stechende Köhlerblick, wie man gesagt hat, dann die wehenden weißen Haare, die etwas eckigen Bewegungen, dieses sehr temperamentvolle Wesen, was er an den Tag gelegt hat, die offenen Feindschaften, die er gepflegt hat, das internationale Ansehen, was er genoss, speziell in Italien, auch in Frankreich übrigens und in England. Überall war er der Mann Nummer eins in der Wissenschaft und hat ja dann vor allem in der Berliner Akademie Großes geleistet, denn man kann sich das gar nicht vorstellen, das teuerste und aufwendigste Akademieunternehmen in Berlin war damals das Corpus Inscriptionum Latinarum. Ich bin mal in Italien gewesen, an der Universität von Palermo und habe da zwei Althistoriker getroffen, die immer noch über irgendwelchen Inschriftensammlungen von Mommsen saßen und für die die ganze deutsche Kultur sich komprimierte in dem Namen nicht Mozart und Beethoven und Goethe und sonst wem, sondern Mommsen. NDR Kultur. In unserer Sendereihe Kulturforum hörten Sie Mommsens Kopf, ein Porträt des Historikers und Literaturnobelpreisträgers zu seinem 100. Todestag. Manuskript Joachim Dix und Jörg Metelmann. Es sprachen Marietta Bürger, Bernd Hahn und Bodo Primus. Technik Maren Elste, Regie Anna Hartwig, Redaktion Hanjo Kesting. Im nächsten Kulturforum am 4. November, also in der kommenden Woche am Dienstagabend, hören Sie eine Sendung über den walisischen Schriftsteller Dylan Thomas, Dichter und Kneipenclown, so das Motto am kommenden Dienstag um 20.05 Uhr auf dieser Welle.